Die Rahmenhandlung deiner Sichtverschiebung ist ein Drama in drei Akten. Als man den Gang hinunterging, herrschte Totenstille. In den Alkoven flatterten die Bettlaken wie totgeglaubte Schmetterlingsflügel, in denen sich der Schlafende selbst in einem Kokon der Leiden wälzte. Die Stadt ist ausgekocht und schiebt sich blaukehlig in den Mittelpunkt eines Rasters, der die optische Valenz in den Bandlücken bis zum Äußersten treibt. In jedem Stockwerk herrscht bereits absoluter Nullpunkt.